WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht heute, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Erster Anruf heute Nacht, 22 Jahre alt, Dennis. Hallo Dennis. Hallo Domian. Hallo Dennis. Um was geht's bei dir? Also es geht darum, dass ich per Haftbefehl gesucht werde. Oh. Ja. Warum? Und ich hatte meine Gerichtskosten nicht bezahlt von 2011. Und ja, das ist jetzt langsam Zeit geworden. Ich hatte auch Mahnung bekommen, habe nicht drauf reagiert. Wie hoch sind die Gerichtskosten? Das ist ungefähr 2000 Euro. Und wegen dieser nicht bezahlten Gerichtskosten wurde ein Haftbefehl erstellt? Also es wurde Erzwingungshaft angeordnet. Das heißt, ich sollte ersatzweise 50 Tage in Haft und wenn ich dann wieder rausgehe, muss ich sie dann trotzdem zahlen. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich sollte die in Raten zahlen, wollte ich auch. Aber da ich momentan arbeitslos bin, kriege ich vom Jobcenter Hartz IV. Mhm. Aber ich habe eine Sperre bekommen, weil ich eine Zeit lang keine Post bekommen habe, weil hier die Briefkasten ausgebrochen sind. Und dadurch hatte ich auch eine Sperre vom Jobcenter bekommen, weil die mir immer geschrieben haben. Und dann hatte ich eine dreimonatige Sperre und habe dann nur noch Lebensmittelgutscheine bekommen. Sodass Moment. Dein Briefkasten ist aufgebrochen worden und deshalb konntest du keine Briefe empfangen. Genau, da wurden auch also im ganzen Haus in Briefkästen aufgebrochen worden. Okay, Briefkästen werden heute aufgebrochen und morgen, spätestens übermorgen, ist der Briefkasten wieder repariert. Der Vermieter wollte sich auch darum kümmern. Ich habe auch dem Gericht vorgelegt, dass die Briefkästen aufgebrochen sind. So, und das war denen dann egal. Und ich sollte dann, weil ich die Raten nicht bezahlt habe, sollte ich dann alles auf einen Schlag zahlen. Das konnte ich ja dann nicht. Und Lebensmittelgutscheine nehmen sie auch nicht an. Okay, aber wenn man in einer solchen Situation steckt und der Briefkasten ist aufgebrochen und man hat den Eindruck, da kann irgendetwas schieflaufen, dann ruft man doch mal beim Jobcenter an und sagt den Leuten, pass auf, es kann sein, dass die Post bei mir nicht ankommt und bei entsprechenden anderen Behörden auch. Ja, das habe ich ja. Ich habe alles gemacht. Ich muss dazu sagen, ich bin 22, aber ich fühle mich nicht so ganz reif. Ich bin ganz früh auf mich alleine gestellt gewesen, nachdem mein Papa gestorben ist. Ich bin mit 18 von zu Hause ausgezogen. Okay, jetzt keine weiten Ausflüge in die Vergangenheit. Lass uns mal über das Jetzt reden. Es gibt einen Haft. Was war das eigentlich für eine Gerichtsverhandlung, die du bezahlen sollst? Also das war wegen Betrug. Ich hatte Glätteisen verkauft im Internet und hatte die nicht abgeschickt. Was für Eisen? Glätteisen. Glätteisen? Was ist das? Ja, die hatten bei eBay verkauft und hat sie nicht abgeschickt. Aha. Was sind Glätteisen, kenne ich? Also so Bügeleisen oder was? Nein, Glätteisen für die Haare, zum Glätten. Ach so, weiß ich nicht. Ja. Benutze ich eher selten, weißt du? Insofern bin ich da nicht so. Okay. Also wegen Betruges. So, jetzt gibt es einen Haftbefehl, genau. Eine komische Vorgeschichte. Was bedeutet das im Klartext? Du entziehst dich diesem Haftbefehl. Genau, die Polizei steht jetzt wirklich auch jeden Tag hier vor der Tür, klingelt. Die hat mittlerweile auch schon meine Mama angerufen, meine Oma. Ich weiß nicht, woher die ihre Nummer haben, aber ich denke mal vom Einwohnermeldeamt. Die Polizei steht bei dir vor der Tür und du bist in der Wohnung. Ja, ich mache sofort den Strom aus, alles leise, versteck mich im Badezimmer. Aber Dennis, bist du des Wahnsinns? Warum machst du das? Damit machst du die Sache doch noch viel, viel schlimmer. Warum öffnest du nicht die Tür und ziehst jetzt und gibst dich den Konsequenzen hin, die nun mal entstanden sind? Ich habe einfach Angst. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, aber es wird doch noch viel schlimmer, indem du dich so verhältst. Ja, das ist ja mittlerweile schon so schlimm, wenn ich jetzt mal kurz einkaufen muss. Ich gehe ja schon einen 2,5 Kilometer Umweg, sodass, wenn die vor der Tür steht, dass mich gar keiner sieht. Ich gehe ja schon aus dem Kellerausgang raus, weißt du? Ja, ich kann mir das schon vorstellen, aber die ständige Angst. Ja, aber die ständige Angst, die Angst wird ja nicht kleiner und das Problem löst sich ja nicht auf, indem du dich so verhältst, wie du dich jetzt verhältst. Jetzt ist es nun mal passiert, dass du das nicht bezahlt hast. Und es sind unglückliche Umstände mit diesem Briefkasten, wie immer das auch alles zusammenhängt. Also kannst du das Problem nur lösen, indem du in das Problem reingehst, nämlich indem du die Polizei reinlässt. Ja, und da müssen dann verhaften sie dich. Und wie lange musst du dann sitzen? 50 Tage. 50 Tage? Ja. Gut. Kann man sagen, das hast du dir jetzt eingebrockt, aber es bleibt dir nichts anderes übrig. Es gibt keine Chance für dich, da in irgendeiner Form anders sauber rauszukommen. Angenehmer ja, für dich. Wenn ich jetzt die 2000 Euro hätte, dann würden die sagen, ist okay, weil es ist ja auch für die günstiger. Aber ich habe das Geld ja nicht. Ja, das habe ich verstanden. Du hast sie nicht. Genau. Kurze Frage so zu deiner, dennoch zur Biografie. Hast du einen Schulabschluss? Hast du eine Ausbildung? Ja, klar, ich hatte eine Ausbildung als Altenpfleger, habe ich. Ich habe einen Realschulabschluss, also ja. Eigentlich ganz normal. Aber soweit ich weiß, werden doch Altenpfleger gerade sehr sehr intensiv gesucht. Wieso hast du keine Arbeit? Den Beruf, den möchte ich nicht mehr machen. Ich hatte damals, das ist auch eine Vorgeschichte, als 17-Jähriger hatte ich auch eine kleine Misstat gemacht. Da musste ich Sozialstunde im Altenheim machen. Mhm. Und dadurch bin ich auch an den Job gekommen. Das hat mir eigentlich da gefallen. Aber mittlerweile, ich habe ausgelernt, ja, und dann hatte ich keine Lust mehr auf den Job. Du bist ja auch vorbestraft durch die Betrügereien. Genau. Wieso begehst du Trügereien? Betrügereien? Mit Glätteisen, mit so einer albernen Geschichte auch noch. Warum machst du das? Ja, das frage ich mich im Nachhinein auch. Mensch, Dennis. Du machst da wirklich du rennst aber wirklich wie mit blinden Augen in die Probleme rein. Ja. Ich könnte mich auch selber dafür. Wenn ich das alles nochmal ändern könnte, würde ich es machen. Ja, aber dann zieh doch, Dennis, dann zieh doch jetzt die Notbremse. Und jetzt ist es schon mal alles so verfahren, wie es verfahren ist. Jetzt musst du ja, da durch. Beiß auf die Zähne und da durch. Jetzt stell dich der Polizei. Ja, meine Mama hat auch gesagt, ich musste da zu der Sache gerade stehen, die ich da gemacht habe. Ja, was ist denn für dich die Alternative? Was denkst du dir denn so aus? Das willst du gar nicht wissen. Ich habe schon überlegt, einfach abzuhauen ins Ausland oder beim Kollegen unterzukommen in einer anderen Stadt. Aber das bringt's ja auch nicht. Nein. Weißt du, irgendwann finden sie mich eh. Ja, und vor allen Dingen, du lebst immer in Angst und Schrecken und es ist eine enorme Belastung, auch psychische Belastung für dich, wenn du sowas Unbereinigtes hast. Du kannst auch keinen Tag normal und entspannt leben. Nee, das kann ich nicht. Ja, glaub mir, ich gehe aus dem Haus und habe immer Angst, dass jemand im Nacken ist. Ja. Also ich gehe wirklich, der Laden vor mir ist 500 Meter geradeaus. Ich gehe 2 Kilometer Umweg, sodass mich überhaupt gar keiner sehen kann. Ja, das ist doch Horror. Allein schon deshalb musst dir doch klar sein, dass du dich stellen musst bei der Polizei. Ich muss dazu sagen, ich wurde letztes Jahr wegen so einer Sache, das waren aber 60 Euro, da sollte ich ersatzweise 3 Tage ins Gefängnis. Mhm. Da war ich schon im Gefängnis drin, aber dann konnte ich noch, also haben die meinen Bruder angerufen und der hat das noch gezahlt. Zum Glück, da durfte ich wieder raus. Also ja, das war aber nur wegen dem Bußgeld vom Schnellfahren. Da musst du es jetzt ausbaden. Und du bist selbst schuld, wenn du diese 2000 Euro, die hättest du da, das hättest du auch noch irgendwie auffangen können, indem du irgendwas jobbst, irgendwie dich anstrengst, dass du das Geld zahlen kannst. Aber nun ist alles komplett verrannt. Echt eine schwierige Situation. Ich hab wirklich Angst. Vor allem, ich habe auch am 14. jetzt einen Termin beim Psychologen. Und ja, muss ja auch gucken, dass ich da irgendwie hinkomme, sodass sie das nicht herausfinden. Der 14. ist wann? Am Freitag. Nein, am Freitag bist du schon im Knast. Ich appelliere wirklich an dich, dass du dich sofort morgen früh oder heute Abend noch bei der Polizei meldest und sagst, jetzt, ich muss es jetzt machen, ich melde mich und bitte handeln Sie und walten Sie Ihres Amtes. Was willst du es denn nochmal hinschieben? Ja, ich würde es ja so gerne machen, aber ich habe wirklich, wirklich Angst. Ja, das ist nun mal so. Da musst du jetzt durch die Angst. Jammer jetzt hier nicht rum. Die Angst, Dennis, ganz im Ernst, die Angst wird doch nicht kleiner, indem du das noch weiter vor dir herschiebst. Im Gegenteil, die Angst wird doch noch viel größer. Ja, aber ich habe dann Angst, bei den ganzen Schwerverbrechern zu sein, bei den Kinderschändern, bei den alles. Und dann komme ich dahin, wegen straftätigen Geld, weißt du? Naja, die werden dich nicht gleich mit den absolut harten Jungs zusammenlegen. Aber auch darum geht es jetzt gar nicht. Das musst du jetzt durchstehen. Das musst du jetzt machen. Ich war auch wirklich heute Mittag, da war ich echt kurz davor, dass ich da echt anrufen wollte und sage, ja, ich bin zu Hause, komm bitte vorbei. Die kommen auch heute Nacht noch vorbei, wenn du anrufst. Ja, das weiß ich. Ja. Ja. Es gibt nichts zu sagen. Es gibt überhaupt gar nichts zu sagen, als dass du das tun musst. Und so, grundsätzlich natürlich ist der Termin beim Psychologen ausgesprochen gut. Denn es läuft ja offensichtlich viel falsch in deinem Leben. Oh, sehr viel, ja. Du hast einen Schulabschluss, du hast eine Ausbildung, du hast eigentlich gute Chancen, ein ordentliches und schönes Leben zu führen und machst dir alles kaputt. Durch so einen Kleinkram eigentlich. Oder der Kleinkram wird dann zu einem großen Kram. Ja, das wird ganz großer Kram. Ja. Denn ich kann dir nicht mehr, ich kann nicht mehr sagen. Ich appelliere wirklich an dich, das zu tun. Generell, weil es richtig ist, das zu tun, aber auch ganz einfach in deinem Sinne, weil es dir, wenn es auch jetzt dann in den nächsten Tagen nicht so schön für dich wird, aber es wird eine Erleichterung, wenn du die Sache abgeschlossen hast. Ja, ich wollte auch deine Meinung hören, weil ich gucke mir wirklich jeden Abend deine Sendung an. Ja. Und ich weiß, dass du gute Ratschläge geben kannst. Deswegen war es mir so wichtig, mal mit dir zu sprechen und wie du das siehst. Ich sage es wirklich nochmal, in dem Hinblick, dass es dir besser geht, wenn du das getan hast. Wie heißt dieser Spruch? Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Das ist genau passend auf deine Situation. Ja, so. Du hast recht. Da sind wir uns einig. Ich kann nicht versprechen, dass ich da heute Abend noch anrufe. Wenn du es morgen früh machst, wäre ich schon sehr froh. Ich habe nur ein bisschen Sorge, wenn du jetzt wieder eine Nacht schläfst, dann gehen dir wieder irgendwelche komischen Sachen durch den Kopf und du baust wieder Mist. Wenn man schlafen könnte. Ja. Kannst ja mit den Kollegen von der Polizei aushandeln, okay, ich melde mich jetzt, lasst mich noch ein paar Stunden pennen, holt mich morgen früh ab um 8 und dann ist gut. So könnte ich es machen. Ja. Ich sehe ja selber ein, dass ich zu der Kacke stehen muss, die ich da unbedingt. Und wenn du das abgesessen hast, dann gehst du zum Psychologen, damit du auf einen geraden Weg kommst und dann muss dein ganzes Leben neu geplant werden. Das kannst du ja gut dann auch mit professioneller Hilfe machen. Okay? Ja, natürlich. So. Eigentlich ist der erste Weg zur Besserung. Ja. Also ich hoffe, dass du es tust und ich hoffe, dass du dann schnell durch die schlimme Zeit durchkommst und dann auf Fuß fassen wirst in einem besseren und guten Leben. Dann werde ich dich nochmal anrufen. Das würde mich sehr freuen, Dennis. Viel Glück und alles Gute. Mach es. Danke. Tschüss. Viel Spaß noch. Ciao. Ich bin schon wieder ganz irritiert. Ich habe wieder einen quietschenden Stuhl. Merkt ihr das? Jetzt, also ist wie beim Arzt. So wie beim, nee, irgendwann... Da war's. Habt ihr das gehört? Ich darf hier nicht wippen, während ich rede. Mann, ich muss ganz still sitzen. Hier ist Anke. Anke ist 54. Guten Morgen, Anke. Ja, guten Morgen, Domian. Liebe Anke, um was geht's? Ja, ich bin jetzt noch ein bisschen aufgeregt, dass ich gleich durchgekommen bin. Ich habe Maischberger heute geguckt. Ja. Dein Anrufer gestern hatte das ja so als Tipp gegeben und... Ja, ich habe mich eigentlich ziemlich aufgeregt. Ich finde, diese Diskussion sollte überhaupt nicht mehr stattfinden. Es sollte normal sein, dass es verschiedene Lebensformen gibt, in denen man sein Leben leben kann. Ja. Sagen wir vielleicht noch mal kurz dazu, das Thema war Akzeptanz von Homosexualität als normale Facette der Sexualität und eben auch im Unterricht, dass es so den Schülern überbracht wird. Ja, richtig. Ja, es ging richtig auch nicht nur um Toleranz, sondern auch Akzeptanz. Mhm. Tolerieren kann ich ja auch, kann ich alles quasi. Aber ich muss ja mein Gegenüber auch akzeptieren mit dem Lebensplan, den mein Gegenüber hat. Und bist du betroffen? Bist du selbst homosexuell? Nein, ich bin ein ganz normaler Hetero. Aber diese ganze Diskussion, dass da immer wieder Menschen diskriminiert werden, dieser evangelische, ich weiß den Namen nicht, ich weiß auch nicht, ob du... Wir wollen uns diese Namen auch gar nicht merken. Diese Namen sind so unwichtig und unbedeutend. War wieder, also der hatte 10 Kinder. Ich bin froh, dass kein Kind schwul oder lesbisch ist. Ich will dir sagen, Anke, ich habe es gar nicht ganz gucken können. Ich kriege mittlerweile so einen Hals, wenn ich solche Diskussionen höre, dass wir immer noch nach 20 Jahren darüber diskutieren müssen überhaupt. Dass da immer noch irgendwelche extrem, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, meinungsrechtsorientierten Leute oder extrem christlich-konservative Leute sitzen und ihren ganzen Schmarren davon sich lassen. Ja, und dann diese Frau Melz, glaube ich. Furchtbar. Mutter von 4 Kindern, die das als Ideal so hochgestellt hat, dass... ein Kind Mutter und Vater haben muss, als wenn nicht zwei Väter oder zwei Mütter die gleiche Liebe in ein Kind oder in die Erziehung reinsetzen könnten, dass das die Armen, die Armen normale ist. Genau. Da frage ich mich, über was diskutiert man hier? Mhm. Und ich finde, dass auch diesen ganzen Aufstand, was da in Stuttgart gemacht wird, diese Petition, diese Frau Melk hat auch gesagt, den Eltern würden Erziehungsrechte aberkannt. Was für ein Schwachsinn. Mhm. Wie oft kommt denn ein Kind nach Hause und traut sich nicht zu sagen, also Mama soweit oder Papa, ich tendiere eher dahin oder dahin. Dass in Schulen gelehrt wird, dass es auch andere Lebensformen geben kann. Genau, und dass die ganz gleichwertig sind und dass man eigentlich gar nicht darüber diskutieren sollte. Das soll gelehrt werden. Ja, und eben. Wer hat da was gegen einzuwenden? Ich habe großen Respekt vor Olivia Jones, die die Nerven behalten hat, sich diesen ganzen Durchfall da anzuhören. Ja, richtig. Man kennt sie ja auch so aus dem Dschungelcamp und man ist, sie ist immer schwer zu bremsen. Das hat mich auch gewundert. Aber auch zum Beispiel Hera Lind hat nicht viel gesagt, aber sie hat zu dieser Frau Merck dann auch gesagt, weißt du, wenn dein Kind mit 7 Jahren dich fragt, was heißt das Wort schwul, mhm, und es kennt das Wort nicht aus dem Elternhaus und mhm, hört es das erste Mal in der Schule, dann frage ich mich, was sprichst du mit deinen Kindern? Die armen Kinder dieser Leute. Ja, richtig. Die armen Kinder, wenn da wirklich ein Kind schwul oder lesbisch wird, gehen diese Kinder durch die Hölle. Ja, und ja, sie stellen sich als so christliche und liebende Menschen dar. Genau, da kam Könnt noch eine Studie, ich weiß jetzt nicht mehr genau, zur Sprache, dass Schwule und Lesben eher psychische Probleme bekommen oder Süchte haben und so weiter. Und der eine Herr, der da war, der selber auch schwul war, hat gesagt, ja, aber wodurch kommt es denn? Weil die Angst haben, sich zu outen, weil die diskriminiert werden und dieser komische evangelische Pfarrer dann wieder sagte, nein, weil die so sind, wie sie sind, deshalb ist das. Und das hat mich ziemlich aufgeregt. Mich regt das auch sehr auf. Das Schlimme ist daran, finde ich, das sind ja jetzt keine absoluten Randerscheinungen, diese Meinungen. Ja. Sie repräsentieren ja schon eine gewisse Anzahl von Menschen, die offen oder insgeheim immer noch so denken. Und das finde ich so erschreckend. Diese beiden, die da saßen, die kann man vergessen. Aber was die repräsentieren, das finde ich so erschütternd. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das ist... ich verstehe das auch nicht. Gerade, ich meine, ich komme auch eher aus dem ländlichen Bereich und ja, da ist es auch in Schulen und so weiter, ist es immer noch gang und gäbe, dieses Schimpfwort, schwule Sau, dass man das so sagt. Natürlich. Geh mal in Jugendgangs, was Schwuchtel für ein Schimpfwort ist. Ja, ja. Na, aber hallo. Und da kann man nur gegen angehen, indem man es immer mehr normalisiert. Nur so geht es. Indem man es immer wieder anklagt, wenn es gemacht wird. Ich habe das gestern schon gesagt, meine Anklage geht an die extremen christlichen Kreise, sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche. Meine Anklage geht aber auch an muslimische Kreise, wo dieses Thema natürlich auch überhaupt nicht gerne gesehen wird. Und da wird es ja nicht mal angesprochen. Da wird es nicht mal angesprochen und da müssen die Leute teilweise Angst um Leib und Leben haben. Da geht es nicht nur um Diskriminierung, sondern um handfeste Angst vor körperlichen Übergriffen. Ja. Liebe Anke. Ja, gut, ich habe mich darüber, eins möchte ich vielleicht noch sagen, dass ich bin sowieso Fan von deiner Sendung. Ich gucke so oft ich kann. Aber ich bin auch Fan von Shopping Queen. Ach so. Guido Maria Kretschmer ist ja auch schwul. Und wenn ich sehe, wie nett, wie super nett der ist. Und er zieht die Frauen toll an und er sagt immer, die Süßen, die Puppen. Und er hat trotzdem in jeder Sendung ein liebes Wort an seinen Frank. Das ist das kommt so normal rüber, so herzlich, so toll. Ich kenne keinen Heterosexuellen, der das so macht, per Sendung seinem Liebsten da mal eben groß zu schicken. Und gut, wenn er zugehört hat, würde er sich freuen über dein Kompliment. Ja. Liebe Anke, ich danke dir für die Meinungsäußerung und deinen Anruf. Ja, ich danke dir und mach weiter so. Bist super. Sehr gerne. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. Die Anke um 1.20 Uhr. Und hier ist die Nathalie. Nathalie ist 26. Guten Morgen, Nathalie. 25. Ah, Entschuldigung. Guten Morgen, Domian. Mensch, jetzt mache ich eine richtig alte Frau aus dir. Nein, das ist nicht schlimm. Nathalie, um was geht's denn? Also, ich habe mich vor 2 Jahren von meinem Freund getrennt. Mhm. Wir hatten eine gemeinsame Wohnung im Haus seiner Mutter und wir haben ein gemeinsames Kind. Ah ja, wie lange wart ihr zusammen gewesen? Fast 4 Jahre. Ja. Das Kind ist jetzt wie alt? Der ist jetzt 4. Ja. Also der war 2 Jahre, als wir uns getrennt haben. Okay. Und das war halt damals so, dass er zu mir gesagt hat, ich bin jetzt das Wochenende nicht da. Wenn ich wiederkomme, bist du weg. Das hat er damals zu dir gesagt? Das hat er zu mir gesagt. Er hat zu dir gesagt, wenn ich wiederkomme, dann bist du weg? Genau. Hat dich das wie aus heiterem Himmel getroffen oder wusstest du schon, woran? Ja. Es gab also, keinen Streit, es gab nichts? Nein, wir haben nie gestritten. Ihr habt nie gestritten? Schon, ich habe das schon eine Woche vorher gemerkt oder ein paar Tage vorher gemerkt, weiß ich nicht ungefähr. Anfang der Woche war das, habe ich das gemerkt, dass er halt abweisend wurde und nicht mehr wie sonst gewesen ist und habe ihn halt immer drauf angesprochen, was los ist, aber er hat immer gesagt, es ist nichts und irgendwann dann habe ich ihm gesagt, du willst nicht mehr mit mir zusammen sein. Und er hat gesagt, ja, das stimmt. Und dann am nächsten Tag hat er mir gesagt, ich bin jetzt, das war am Freitag, er hat gesagt, ich bin jetzt das Wochenende nicht da, wenn ich wiederkomme, bist du weg. Bist du weg und das Kind ist auch weg? Ich habe den Kleinen erstmal da gelassen, weil ich nirgendwo, ja, ich wusste im ersten Moment nicht, wo ich hin sollte. Mhm. Und bin dann bei meinem Vater untergekommen im Gästezimmer. Ja, Moment, aber du kannst doch nicht ein zweijähriges Kind allein in der Wohnung lassen? Nein, Quatsch, nein, seine Mutter war da mit in der Wohnung. Also ich habe zu der Zeit studiert und die hat halt immer, wenn ich in der Uni war, hat sie halt auch auf ihn aufgepasst. Ah, verstehe. Und so. Ich bin dann auch nicht sofort raus. Ich bin dann am Sonntag oder so, hat mein Vater mich dann abgeholt. Wie hast du denn darauf reagiert, als er dir diesen krassen Satz gesagt hat? Ich war vorher schon fix und fertig. Also damit hat er mir noch gar nicht den Rest gegeben, glaube ich. Das Schlimmste war für mich eigentlich, als ich dann wirklich die Nacht weg war. Ich saß abends bei meinem Vater und war am Heulen, weil ich mein Kind nicht ins Bett bringen konnte, weil ich nicht wusste, was der macht, wie der eingeschlafen ist. Und ja. So, das Ganze war vor 2 Jahren. Wie sieht die Lage denn heute aus? Ich habe halt gesagt, ich hole den Kleinen zu mir, wenn ich eine eigene Wohnung habe. Hab dann halt eine eigene Wohnung gesucht, was halt nicht so leicht war, weil ich halt damals am Studieren war und die meisten Vermieter haben nicht so gerne Studenten bei sich in der Wohnung. Also zumindest nicht bei mir in der Stadt, weil hier gibt es keine Uni. Und als ich dann die eigene Wohnung hatte, wollte ich den Kleinen zu mir holen und er hat gesagt, nee, ist nicht, du unterschreibst, dass du das Aufenthaltsbestimmungsrecht abtrittst, ansonsten siehst du den Kleinen nicht mehr. Wer hatte denn das Sorgerecht für den Kleinen? Wir haben das gemeinsame Sorgerecht. Ja, und dann ging es halt mit Gerichtsverfahren los. Ja. Dann hat das Gericht gesagt, der Kleine bleibt erstmal bei seinem Vater. Mit welcher Begründung? Dass der halt in seinem gewohnten Umfeld bleibt, bis eine Entscheidung getroffen ist, weil es halt klar war, dass wir nochmal vor Gericht gehen. Ich habe halt damals eine einstweilige Verfügung erwirken wollen, weil er mir verboten hat, den Kleinen zu sehen. Dass ich den Kleinen wiedersehen kann. Aber ich konnte es nicht beweisen, dass es mir verboten hat. Wie ist es denn jetzt letztendlich ausgegangen? Jetzt ist es so, dass der während der Verhandlung, also während die Verhandlung lief, ist er mit dem Kleinen umgezogen in eine andere Stadt. Und jetzt hat der Gutachter entschieden, dass für den Kleinen das Beste ist, wenn er jetzt da bleibt, wo er ist, also bei seinem Vater bleibt. Wir haben aber weiterhin das gemeinsame Sorgerecht. Und wie viel Zeit steht dir im Monat zu? 8 Tage. Also jedes zweite Wochenende 4 Tage. Und hält er sich daran? Also bis jetzt hält er sich daran. Also wir hatten die Zeiten, die wir vorher hatten. Da hatte ich ihn noch 2 Tage in der Woche. Da hat er dann halt immer wieder gesagt, nö, ich bringe den jetzt nicht. Oder ich habe keine Zeit, ist irgendwas anderes. Der Kleine ist krank oder Geburtstag. Ja. Jetzt hören wir mal den umgekehrten Fall. Normalerweise hören wir solche Geschichten immer, dass die Frauen den Männern die Kinder entziehen. Und jetzt ist es In dem Fall ist es ganz andersrum. Ja. Der kleine Kerl ist jetzt gerade 4 Jahre, in den letzten 2 Jahren hat er dann dieses ganze Theater mitgekriegt. Genau. Wie geht der denn damit, mit dieser Situation um? Was ist dein Eindruck? Also für den war es ein ganz schlimmer Schock, als der Vater mit ihm umgezogen ist, weil er halt aus seinem Kindergarten raus musste und in der Zeit, wo er halt auch hier gewohnt hat, also ja, wir haben in einer Stadt gewohnt, ich bin nicht weit weggezogen, hat seine Mutter hauptsächlich auf den Kleinen aufgepasst, weil er halt berufstätig ist. Beziehungsweise immer irgendwelche anderen Leute haben auf ihn aufgepasst, aber die Hauptbezugsperson war halt seine Oma. Und die ist dann einfach weggefallen. Und wie regelt dein Ex-Freund das jetzt? Der geht doch wahrscheinlich die noch Eltern auf. Von seiner Freundin passen auf den Kleinen auf. Von der neuen Freundin? Genau. Ach so. Wie ist denn das, wenn es die Übergabe des Kindes gibt, dann sieht man sich ja und redet miteinander. Wie läuft das? Also das kriegen wir ganz gut miteinander hin, dass wir dann nicht streiten vor dem Kind. Sind halt nur manchmal irgendwelche Randbemerkungen, die er fallen lässt oder so und ja. Aber gibt es eine Begründung, warum, eine endgültige, finale Begründung, warum der Kleine bei dem Vater leben soll und nicht bei dir? Es ist halt so, dass ich aus schwierigen Verhältnissen komme. Ja. Weil halt meine Mutter sich 2-mal hat scheiden lassen und wir auch in ziemlich schlechten, ja, finanziellen Lagen aufgewachsen sind. Und ja, mein Leben auch so nicht so reibungslos verlaufen ist, wie es sein sollte. Und ja. Aber immerhin hast du halt studiert und bist du jetzt fertig mit dem Studium? Nee, ich konnte das Studium nicht zu Ende bringen. Ich musste das aufhören, weil ich das nicht mehr bezahlen konnte in meiner eigenen Wohnung. Ach so. Oh. Wir haben ja bei seiner Mutter gewohnt und bei seiner Mutter musste ich halt nur für Strom und Wasser alles zahlen. Und was machst du, was machst du jetzt? Jetzt jobbe ich in einer Spielhalle. Das war auch keine Perspektive? Nee. Ich habe halt, ja, ich warte jetzt halt drauf, dass ich es amtsbewilligt kriege, dass ich eine Ausbildung zur biologisch-technischen Assistentin machen kann. Mhm. Was hast du studiert? Biologie. Ja, dachte ich mir doch. Ja. Aber es ist halt so, dass ich halt, weil der Kleine... Ich merke auch, dass der darunter leidet, dass ich nicht mehr, dass er mich so selten sieht. Wie viele Kilometer seid ihr eigentlich entfernt jetzt? 60, 70, weiß ich nicht. Also eine Stunde Fahrt ist das schon. Wie geht denn das? Wer bringt oder wer fährt den Kleinen? Er muss den bringen, halt, weil er einfach weggezogen ist. Das war die einzige Strafe, die er dafür bekommen hat. Und ich muss den Kleinen dann halt mit meiner Schwester oder mit meiner Mutter wieder zurückbringen, weil ich kein Auto habe. Gut, dann sind ja beide betroffen. Er muss ihn bringen und du musst ihn zurückbringen. Das ist ja jedes Mal dann viel, viel Action. Ist denn diese Lösung, für dich ist das keine Lösung, jetzt für dauerhaft vorgesehen? Ja. Da gibt es jetzt auch nichts mehr dran zu rütteln? Doch. Wenn er sich nicht an die Vorgaben vom Gericht hält, kann ich nochmal eingreifen und sagen, er ist nicht daran interessiert, mit mir gemeinsam die Sorge auszuüben. Und dann hätte ich nochmal eine Chance, den Kleinen zu mir zu bekommen. Das sind Nervenkriege, ne? Die man da... Das ist schrecklich. Furchtbar, furchtbar. Wie ist der Kleine denn so, wenn er bei dir ist? Der ist ganz normal. Das ist halt nur das Problem in der Nacht. In der letzten Nacht, wo er bei mir schläft, wacht er nachts auf und ist am Heulen, weil er am nächsten Tag wieder zu seinem Papa muss. Das heißt, er ist nicht gerne bei dem Papa? Doch. Doch. Aber er will lieber bei Mama und Papa sein oder will Mama öfter sehen. Und ja. Es ist schlimm. Es sind halt immer da für ihn da immer und jetzt nicht mehr. Ja, sondern das alte Lied, die Kinder müssen es ausbaden. Ja, genau. Mensch, Nathalie, das tut mir sehr leid. Da kann ich jetzt nur wünschen, dass ihr das gut hinbekommt. Und dass du die Nerven behältst und vor allen Dingen keine Fehler machst. Wir kommen überhaupt nicht miteinander klar. Bitte? Wir kommen überhaupt nicht miteinander klar. Wir sind uns nur am Zoffen. Also nicht, wenn der Kleine dabei ist, aber er ruft dann an, beschwert sich über irgendwas oder seine Freundin hat wieder irgendwas gesagt, was ich gemacht habe und regt sich dann darüber auf. Und wir können eigentlich überhaupt nicht vernünftig miteinander reden. Es kommt gar keine es kommt gar keine Ruhe in die Sache. Nee. Dann ist ja fast schon vorprogrammiert, dass es irgendwie wieder ein Problem oder irgendetwas gibt. Nathalie, du bist in rechtlich guter Beratung, davon gehe ich mal aus, dass du eine gute Rechtsanwältin, eine Rechtsanwalt hattest. Das ist natürlich eine seelische Sache, die man da irgendwie verkraften muss. Dafür möchte ich, dass wir dich nochmal zurückrufen. Mhm. Und ansonsten wünsche ich dir viel Kraft, dass du da durchkommst. Und letztendlich wünsche ich, dass die beste Lösung für den Kleinen entsteht. Nämlich die beste Lösung ist, dass die Eltern sich einigermaßen vertragen und nicht ihren Egoismus durchhauen, sondern im Blickwinkel den kleinen Jungen haben. Ja, ich würde halt gerne zu ihm hinziehen in die Stadt. Mhm. Oder bin mit dem Gedanken am Köhringen, weil ich dann halt hier wieder alles aufgeben müsste, da wieder von neuem anfangen müsste, halt wieder mir einen neuen Freundeskreis aufbauen müsste. Und ich habe keine Garantie, dass ich den Kleinen dann öfter sehen darf. Aber vielleicht wird es dann etwas unkomplizierter. Und wenn es irgendwann wieder zu juristischen Auseinandersetzungen gibt, hast du natürlich ein gutes Argument. Ich habe ja sogar das gemacht. Ja, aber ich habe ja schon alles gemacht. Ja. Nathalie, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Vielleicht können wir dir noch ein bisschen zur Seite stehen mit irgendetwas. Das kann sein. Die Sabine wird sich bei dir melden. Ich wünsche dir alles Gute und viel Glück. Tschüss. Okay, Ciao. Danke, tschüss. Hier ist der Frank. Frank ist 26. Guten Morgen, Frank. Guten Morgen. Hallo Frank, um was geht's? Ich bedanke mich erstmal für die Möglichkeit zum Gespräch. Ja, sehr gerne. Das ist ja doch außergewöhnlich. Vielen Dank dafür. Ich freue mich, dass du da bist. Dankeschön. Es geht also darum, um die Volksabstimmung in der Schweiz. Ah. Ich glaube, dass das ein unheimlich wichtiges Thema ist. Mhm. Also Sie sagen nochmal dazu, die Schweizer Bürger haben abgestimmt mit hauchdünner Mehrheit, dass die Zuwanderung begrenzt wird, die Zuwanderung auch von EU-Bürgern. Sodass man als EU-Bürger doch nicht mehr arbeiten und nicht mehr wohnen kann. Also das ist so nicht richtig. Das Votum sieht ganz einfach, oder beziehungsweise das Kontingent sieht vor, dass vor einer Zuwanderung ein Jobangebot da sein muss. Mhm. Das heißt, es müssen, was in einer Gesellschaft eigentlich gang und gäbe ist, dass Menschen also eine solide Basis erstmal brauchen, das ist ja ganz klar. Wenn ich irgendwo anders hingehe, und das ist also Voraussetzung für eine Eingliederung dort und für eine Möglichkeit, sich dort zu integrieren. Okay, sagen wir als Hauptschlagzeile, ohne jetzt in die Details zu gehen, die Zuwanderung wird dadurch begrenzt. Und das wollen die Schweizer. Richtig. Da gibt es jetzt einen großen Aufschrei, sowohl in der EU als auch außerhalb der EU. Wie siehst du das denn? Nun, man muss das einfach mal folgendermaßen sehen. Die Empörung, die ist natürlich immer groß, ja, bei jeder Kleinigkeit. Die ersten Krähen, die sind schnell gefunden. Das ist ja mit jedem Thema so. Man muss aber auch einfach mal bereit sein und sich mit bestimmten Problematiken auseinandersetzen. Daraus höre ich, dass du ein gewisses Verständnis dafür hast, oder? Ich habe ein gewisses Verständnis dafür. Eigentlich möchte ich das gar nicht werten, weil ich glaube, dass die Menschen, die hier gerade zuschauen, dass da jeder für sich eine eigene Meinung hat und jeder hat natürlich einen anderen Bezug zur Politik. Der eine, der schaut eben, hier wie mein Vater, der schaut jeden Abend hier die Tagesthemen. Ja. Der andere, der liest täglich die Bildzeitung. Und wieder jemand anders, der vielleicht politisch mehr interessiert ist, der kniet sich da ein bisschen tiefer rein. Lass mal die theoretischen Ausführungen. Was glaubst du, was sagst du denn dazu? Konkret, was ist deine Meinung? Also, ich glaube, die Schweiz hat die Menschen dort in der Schweiz, die Bürger in der Schweiz, haben eine Entscheidung getroffen, eine direkte demokratische Entscheidung, die absolut unanfechtbar ist. Mhm. Das ist das Volk, das ist die Basis, das sind die Menschen, die ihre Steuern zahlen, die ihre Sozialabgaben zahlen. Mhm. Ich glaube, daran gibt es auch keine Kritik. Es ist eine Meinungsbefragung, ein Volksentscheid und das Volk hat nun mal so entschieden. Ich glaube, niemand kritisiert das Institut des Volksentscheides. Die Kritik entzündet sich an dem Signal. Das Signal heißt Fremdenfeindlichkeit und Abschottung der Schweiz. Warum denn? Wie kommen Sie darauf, dass das fremdenfeindlich ist? Ich sage nur mal so. Das würde mich, mal interessieren. Das ist leider der Tenor. Ja, ich gebe es mal so wieder, wie so die Pressestimmen überall sind und richtig. Wie auch die Sie haben Brüssel. Schon bemerkt. Sie haben sich die Antwort schon selbst gegeben. Denn die Presse gibt dem Ganzen immer einen braunen Anstrich sehr schnell. Das ist das. Braun ist es nicht gerade, aber es ist streng konservativ. Man muss schon sagen, dass das in eine gewisse Richtung gelenkt wird. Ich glaube nicht, dass wir jetzt als Deutsche sagen können, mittlerweile, wir müssen uns verstecken, wir können, wir man muss ja mal sehen, 44 haben wir kapituliert. Das ist lange vorbei. Wir hatten ganz große Politiker hier in Deutschland nach dem Krieg, vor der Wende, nach der Wende, Menschen, die auch, die international. Worauf ist jetzt hinaus? Wir reden über die Schweiz. Ich rede eigentlich über die Volksabstimmung. Ich rede über direkte Demokratie. Okay. Und darüber, dass das absolut vonnöten ist und dass das Ergebnis. Ich will dich verstehen. Findest du die Volksabstimmung vonnöten? Natürlich. Okay, natürlich. Gut. Wir müssen uns mit der Zuwanderung absolut auseinandersetzen. Das Problem ist, dass wir aufgrund unserer sehr sensiblen Geschichte aufpassen müssen, dass wir uns hier nicht international dass wir uns da bloßstellen, ja, das ist also nicht heißt hier da alten Feuer geschürt oder sowas, ja. Also im Moment, glaube ich, stellt Deutschland sich überhaupt nicht bloß und die gesamte EU nicht, weil es ein sehr liberales Verfahren mittlerweile geht. Wir reden ja jetzt über die Schweiz. Ja. Die Frage ist, muss man das jetzt so hinnehmen? Oder muss man sagen, die Schweiz pickt sich nur die Rosinen aus diesem europäischen Kuchen heraus und schottet sich letztendlich nur ab und gibt nichts zurück? Das ist die große Grundsatzfrage. Aber warum wird da von Rosinenpickerei gesprochen? Es ist doch ein ganz legitimes Anliegen, dass es muss mir persönlich, wenn ich aus einem Land komme und dort über Generationen lebe und die Mutter und Vater dort geboren sind, Oma und Opa haben das Land mit aufgebaut, die Urgroßeltern sind auch schon lange da gewesen. Also ich sage jetzt einfach mal, Menschen, die eben schon weit über 100 Jahre hier Urdeutsche, sage ich jetzt mal. Menschen, die eben hier aus Deutschland kommen. Du sprichst wieder von Deutschland. Die haben doch ein Anrecht, auch die Menschen in der Schweiz, die Schweiz an sich, die haben doch zuerst einmal das Anrecht des persönlichen Wohlstands. Zuallererst, bevor ich mich um andere Menschen kümmere, muss ich doch meinen eigenen Standard erstmal herstellen. Ja. Und wenn ich das getan habe. Ich glaube, wir brauchen uns, glaube ich, um die Schweiz sehr wenig Sorgen machen, was den Wohlstand anbelangt. Das ist eines der reichsten und potentesten Länder dieser Welt. Die Schweiz muss keine Sorge haben, dass sie von Ausländern ausgebeutet wird. Umso mehr ist diese Sorge ja begründet, weil die Leute fangen jetzt an, sich zu schützen. Und woran liegt das? Es liegt nicht an einer Ausländerfeindlichkeit, sondern es liegt daran, dass die Menschen über viele, viele Jahre ignoriert wurden von der Politik. Das ist das Problem, dass die Menschen nicht mitgenommen werden. Okay, das ist auch die Auslegungsweise, natürlich, da hast du recht, die Auslegungsweise der Befürworter dieses Volksentscheides. Die andere Seite, die andere Schweiz, es gibt fast 50% der anderen Schweiz, die schämen sich für diesen Entscheid und sagen, dass es in einem offenen, liberalen Europa ein schlimmes Signal ist, wenn Menschen ausgegrenzt werden. Sogar übrigens auch sehr viele Deutsche. Das betrifft Deutsche ja im Übrigen auch. Das, was du so sagst, Frank, klingt sehr nationalistisch. Bist du ein Nationalist? Sind Sie das ist das, was sehr schade ist. Also ich bin absolut kein Nationalist. Ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Ich bin eigentlich großer Befürworter der EU, weil das ein Garant ist für langfristigen Frieden für langfristige Möglichkeit, Konkurrenzfähigkeit, internationale Fähigkeit, gigantischen Ländern wie beispielsweise in den Vereinigten Staaten. Also am schönsten wäre es, wenn wir die Schweiz mit in die EU bekämen. Das wäre eine gute Lösung. Aber warum denn? Die Engländer, wissen Sie, die Engländer, sprechen wir doch mal beispielsweise über die Engländer. Die kriegen die größten Extrawürste hier innerhalb der EU beispielsweise. Mhm. Ja, das liegt natürlich daran, die sind natürlich mit den USA, haben die natürlich beste Verbindungen und die sind für uns EU-strategisch sehr wichtig, wirtschaftlich wichtig und die haben also das Format, eine Sonderstellung hier zu beanspruchen. Sagen Sie mir doch bitte mal, und das möchte ich gerne mal wissen, warum wir, obwohl wir von der Schweiz sehr profitieren, ja, die Schweiz ist sehr, sehr wichtig für die EU und gerade jetzt auch aber für umgekehrt, Deutschland. Aber umgekehrt ganz also, genauso. Wenn man sich aber ich frage doch mal, warum spricht man von Rosinenpickerei? Das werden dir Wirtschaftswissenschaftler genau erklären können, warum gerade genau dieser Vorwurf gemacht wird, weil es ein Geben und Nehmen ist. Aber wir wollen, glaube ich, unser Publikum jetzt nicht mit solchen Sachen zu sehr langweilen. Nein, Frank. Ich respektiere deine Auffassung. Und ich finde im Übrigen auch, es gibt sehr viel Kritik im Moment. Es gibt ganz viele Kreise in Deutschland, die mehr Einbindung von Volkeswillen haben wollen, auch den direkten Volksentscheid. Dann muss man auch akzeptieren, wenn das Volk mal etwas entscheidet, was einem persönlich nicht so gut gefällt. Aber warum tut das denn keiner? Warum wird denn da sofort mit dem Säbel gerasselt und gesagt, Mensch, weil wir in einem freien Land leben und die schotten sich ab und das ist eine Meinung, die darf man ja äußern. Die sind fremdenfeindlich, ich glaube auch nicht. Aber wir drehen uns jetzt im Kreis. Ich glaube nicht, dass Sie Ihre Zuschauer gerade langweilen. Wir haben uns ja hier, waren ja vorher Gäste da, die über Vorfälle von vor zwei oder persönliche Vorfälle von vor zwei Jahren gesprochen haben. Und ich denke, nimm doch einfach mal zur Kenntnis. Nimm doch einfach zur Kenntnis, dass ich gerne das Gespräch beenden möchte. Das habe ich mitbekommen. Und ich das sehr respektiere, was du gesagt hast. Es gehören ja immer zwei Parteien und ich finde das sehr unhöflich, wenn man dann eben, obwohl das Gespräch Wir haben uns jetzt, ich gucke auf die Uhr, wir haben uns 11 Minuten unterhalten. Das ist eine sehr stattliche Zeit für diese Sendung. Und wie gesagt, ich respektiere völlig deine Meinung. Ist gar nichts gegen einzuwenden. Lass uns einfach so stehen. Ich bin anderer Auffassung, aber so ist die Welt nun mal. Und das ist doch völlig in Ordnung, oder? Schade. Ich hatte eigentlich was anderes erhofft. Ich glaube eigentlich, dass man langsam mal anfangen muss, ehrlich zu sein. Und zwar nicht nur an Einrichtung. Vielleicht sollten die Leute, die auch zuschauen, die sich das gerade anhören, vielleicht sollten die selber mal drüber nachdenken, was wirklich Sinn macht. Ob man immer liberal sein muss oder ob man vielleicht eine eigene Meinung hat. So, siehst du, jetzt habe ich dir die Chance gegeben. Und zwar nicht nur von einer Seite. Frank, entschuldige bitte. Jetzt habe ich dir die Chance gegeben, dieses auch noch zu sagen. Vielen Dank. Und nun werden wir bei uns verabschieden, okay? Ja. So, ihr Lieben, morgen. Morgen ist das Thema Egoismus, passt vielleicht so ein bisschen zu dem, was wir gerade hier erlebt haben. Also morgen heißt das Thema, ich bin ein Egoist. Und ich möchte sehr gerne morgen mit Leuten reden, die immer nur auf ihren Vorteil aussehen, die nur sich so im Zentrum der Welt sehen und die immer nur an sich zuerst denken bei all ihren Handlungen. Findet ihr das gut? Oder habt ihr vielleicht sogar ein bisschen schlechtes Gewissen dabei? Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die unter Egoisten leiden oder schon sehr gelitten haben. Ihr könnt euch anmelden, wie immer, unter domian@wdr.de oder natürlich gerne morgen ab 0 Uhr anrufen. Wie immer sind die Leitungen geschaltet und gerne auch während der Sendung. Ich bin ein Egoist, möchte gerne mit knallharten Egoisten sprechen und mit Menschen, die sagen, oh Gott, haltet mir die vom Hals, die haben mir schon so viel Leid in meinem Leben und so viel Elend verursacht. Ich bin ein Egoist, Thema morgen, heute Freithemennacht, wie immer, am Mittwoch und am Dienstag. Und hier ist Kevin. Kevin ist 15. Hallo Kevin. Hallo. Hi Kevin, um was geht's? Und zwar geht's um meine Mutter. Ja. Nämlich haben meine Eltern sich im letzten Spätsommer getrennt. Und meine Mutter lebt jetzt alleine, hat aber schon vor kurzem noch jemanden kennengelernt, also vor, ich weiß nicht genau, einem Monat ungefähr. Mhm. Und aber seit der Trennung kommt es oder trinkt sie halt häufig abends eine Flasche Wein. Lebst du bei deiner Mutter? Nee, ich wohne bei meinem Vater und mein kleiner Bruder wohnt halt bei meiner Mutter. Und dem geht's nebenbei da eigentlich, ja, liegt halt ziemlich schnell gestresst, wenn es um das Thema geht. Also er persönlich, wenn er was will, ist sie sehr schnell gestresst und... Wie alt, du bist 15, wie alt ist der kleine Bruder? Neun, ja. So, und sie trinkt jeden Abend eine Flasche Wein? Weißt du? Eine halbe bis eine ist abends häufig, also ja eigentlich jeden Abend. Ja. Was glaubst du? Sie hat einen neuen Partner, da könnte man ja denken, naja, sie ist wieder entspannt und sie ist vielleicht sogar verliebt, ihr geht's gut. Was glaubst du, warum sie das tut? Das frage ich mich auch teilweise. Also ich weiß nicht, ich habe manchmal gedacht, dass es vielleicht zum einen der Stress ist. Also wenn ich da bin, merke ich, dass sie sehr schnell gestresst ist. Also wenn ich mich mit ihr unterhalte und mein Bruder kommt dazu und will irgendwas, also platzt praktisch ins Gespräch rein, dass sie dann sehr schnell gestresst ist. So. Mhm. Nach dem Motto, was willst du denn jetzt? Und manchmal glaube ich, dass es das ist, zum anderen vielleicht die Trennung und dass ich vielleicht auch da nicht mehr wohne. Mhm. Aber kann das wirklich in der Tat alles zusammenhängen? Kannst du etwas sagen über diese neue Beziehung? Wie ist die? Ist die sehr eng? Glaubst du, dass deine Mutter sehr viele Gefühle schon mit diesem Mann verbindet? Naja, also sie meinte, sie ist sehr glücklich mit ihm. Mhm. Allerdings, also er wohnt halt in der Nähe von Bremen, das ist schon ein ganzes Stück von uns. Mhm. Und von daher, also sie war jetzt für 10 Tage im Urlaub da. Mhm. Und auch jetzt im Gespräch nochmal mit der Familie hat sie nochmal gesagt, dass sie sehr glücklich ist und dass sie froh ist, wie es gerade ist. Aber trotzdem, auch jetzt nach dem Urlaub ist es ja so, dass sie abends trotzdem noch halt Wein trinkt. Mhm. Das hat sie früher nie gemacht. Also seit der Trennung und auch kurz bevor die Trennung eingetreten ist, da war es durch den häufigen Zoff, dass auch mein Vater für eine kurze Zeit ab und zu mal, aber sonst an sich ist es weggegangen. Mhm. Aber meine Mutter hat das irgendwie, ist es hängen geblieben. Wobei du ja gar nicht einschätzen kannst, weil du ja nicht da bist, ob sie nicht sogar noch mehr trinkt oder am Tag sogar was trinkt. Das stimmt allerdings, ja. Also ich habe ja erst ein paar Wochen noch nach der Trennung bei ihr gewohnt, weil mein Vater und ich noch eine Wohnung gesucht haben. Mhm. Und da habe ich das ja jeden Abend dann mitbekommen. Also die Flasche, die dann zum Beispiel voll tagsüber unten im Schrank stand und nächsten Morgen war sie entweder zur Hälfte leer oder komplett leer. Und jetzt hat mein Bruder mir auch noch, manchmal erzählt er dann, dass es noch vorkommt. Und ja, also ich weiß auch nicht, ich bezweifle, dass es tagsüber ist, aber ich weiß es eben nicht. Also ich habe jetzt gestern gerade erst bei ihr übernachtet und weiß nicht, ich bin nachts wach geworden, ich weiß echt nicht, wie spät es war. Ob es der Morgen war, dass sie zur Arbeit ist, normaler Kaffee, oder ob es halt mitten in der Nacht war, dass sie getrunken hat. Also ich habe nur gehört, dass sie in die Küche gegangen ist, die halt eine Tasse auf den Tisch gestellt wurde. Mhm. Und Kevin, hast du sie denn mal auf diese Problematik angesprochen? Das haben wir schon mal, also ich mit meiner großen Schwester. Ach, es gibt nur eine große Schwester? Ja, genau. Wo lebt die? Die wohnt auch hier bei uns in der Stadt. Also weil die ist schon, hat eine eigene Wohnung schon. Genau, ja. Ja, und was, deine Mutter habt ihr angesprochen, gemeinsam, auf diesen Verdacht, dass sie vielleicht zu viel trinkt? Ja, also wir haben gefragt, warum das ist und weil es ja recht häufig ist, wir wissen das ja. Und wir haben auch da eine Großtante, sag ich mal, Bekannte. Und da meinte sie, ja, die trinkt ja auch abends ab und zu mal ihr Glas Wein oder so. Also sie hat es runtergespielt. Sie hat dann praktisch gesagt, ja, also mit leichtem Lachen so, ja, findet ihr jetzt, dass ich zu viel trinke? Also ich bin ja jetzt kein Alkoholiker, aber dadurch, dass es halt so gut wie jeden Abend ist, ist es dann, hat es mir schon ein bisschen Sorgen bereitet. Wie ist denn dein Verhältnis zu dem neuen Freund? Den habe ich jetzt noch nicht persönlich gesehen. Ach so. Also das wird jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochenenden, wenn er mal hier in der Stadt ist. Weil sofern da so ein Kontakt entsteht oder vielleicht sogar ein guter Kontakt, könntest du mit ihm ja auch mal darüber sprechen. Er ist ja neben deinem kleinen Bruder dann am nächsten an ihr dran und kann sie am besten beobachten. Ja, das wäre eine Möglichkeit, aber noch wohnen sie ja beide getrennt. Mhm. für kurze Zeit hier und... Ja gut, aber die verbringen ja schon mal Zeit zusammen und wenn sie regelmäßig die Trinkerin ist, wird ihm das ja auch auffallen. Was meint denn dein Vater dazu? Was sagt der? Also ich habe ihn gerade vorhin nochmal darauf angesprochen, ob er meint, dass es vielleicht die Chance besteht, dass es drastischer wird. Und also wir haben ja persönlich noch ziemlich viel Stress jetzt seit der Trennung durch Autoversicherung und lauter solchen Zeugs, da kommt wieder zu Kompromissen. Und auch jetzt wieder war was deswegen zum Beispiel und meine Schwester war dann auch da und da war gab es halt ein bisschen Ärger und sie ist dann leicht isoliert, also sie, sie ist ein bisschen rundum gestresst und weißt sagt Kevin, dann auch meine Schwester so, ja, ist egal jetzt und und dann meint mein Vater halt, dass es schon die Chance besteht, also er glaubt vielleicht, Ich glaube, Kevin, dass du leider Gottes gar nichts tun kannst, außer erstmal noch die Sache beobachten, eventuell dann mit dem neuen Freund mal zu sprechen. Du hast sie angesprochen. Ihr habt sie angesprochen. Sie reagiert abweisend, macht das sogar ein bisschen lächerlich. Es kann sein, dass sie ein Alkoholproblem hat, aber dieses ihr gar nicht bewusst ist. Sie weiß, dass ihr offensichtlich da schon etwas alarmiert seid und ein Auge habt. Ihr könnt nichts machen. Ihr könnt gar nichts machen. Du kannst deinen Bruder befragen. Wenn es schlimmer wird, könnt ihr nochmal massiver auf sie zugehen. Aber auch selbst dann kann man nichts machen. Das ist das Tragische bei Alkoholikern. Man sitzt daneben als naher Mensch und kriegt nichts mit. Ich würde aber wirklich nochmal versuchen, das Gespräch mit dem Freund zu suchen. Vielleicht kriegt man da ein paar mehr Details heraus. Ja. Ich kann deine Sorgen gut verstehen. Ich würde mir an deiner Stelle auch Sorgen machen. Einmal um die Mutter und letztendlich auch um den kleinen Bruder, der da lebt. Ja, das stimmt. Aber dir sind die Hände gebunden. Euch sind die Hände gebunden im Moment. Ich hätte noch eine kurze Frage. Und zwar, meinem Bruder persönlich geht es ja da drüben mäßig gut. Also man merkt, wenn er hier ist, geht es ihm irgendwie ein bisschen besser, weil meine Mutter irgendwie, so eine Grundeinstellung von Stress hat. So vor allem, wenn es dann darum geht, um meinen Bruder und eigentlich auch so, gab es auch früher öfters mal, also nicht oft, das muss man nicht sagen, aber es kam auch schon mal zu vielleicht auch Gewalt von meiner Mutter, also dass sie dann mal, an ihm ein bisschen geschubst hat oder so, wenn er nicht hören wollte. Und was, glaube ich, jetzt teilweise auch noch da passiert und die Chancen würden, glaube ich, jetzt, wenn es ums Sorgerecht geht, für meinen Vater sehr gut stehen. Und ich weiß nicht, ob er jetzt auch noch um meinen kleinen Bruder kämpfen sollte. Also der Fakt ist auch noch, er kommt. Was ist die Frage? Also im Grunde genommen denke ich, wenn mein Bruder auch noch hier wäre, dass es meiner Mutter dann noch schlechter gehen würde und dass es dann erst recht dazu kommen würde. Deswegen weiß ich nicht, ob man jetzt sagen sollte, okay, meiner Mutter geht es dann nicht gut, wenn sie alleine ist. Oder mein Bruder, dem geht es dann hier besser. Wir müssen eher an ihn denken, dass man dann sagt, das geht vor. Ja, so kann man es, glaube ich, gar nicht so die beiden Sachen so nebeneinander halten. Ich glaube, man kann nicht den kleinen Bruder da lassen, nur damit es der Mutter besser geht. Es muss schon alles stimmen und rundherum stimmen. Entscheidend ist ja auch der Wunsch deines kleinen Bruders. Was will er denn? Also wir haben ihn mal gefragt. Also er meint auch manchmal, dass er lieber hier wäre. Wir glauben auch nicht, dass es nur so ist, weil wir zum Beispiel eine PlayStation haben. Ich glaube einfach, dass es eher so ist, weil er sich hier wohler fühlt. Also man merkt das auch teilweise. Das ist sehr schwer, jetzt da eine fundierte und einen klaren Ratschlag zu geben. Weil es natürlich jetzt in erster Linie darum geht, dass es deiner Mutter gut geht. Und ich glaube, wenn es deiner Mutter gut geht, geht es auch dem Kleinen wieder gut. Und umgekehrt ganz genauso. Ja. Dennoch werden wir dich jetzt nochmal anrufen und uns noch ein bisschen Zeit im Hintergrund für dich nehmen. Vielleicht können wir dann noch einige Sachen erörtern. Dazu bitte ich dich aufzulegen, Kevin, und wir melden uns nochmal, okay? Okay, vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss, Kevin. Jo, tschüss. Ciao. Hier ist Waltraud. Waltraud ist 64. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Waltraud, guten Morgen. Ja, ich habe eigentlich ein Problem, was ich wirklich Jahrzehnte verdrängt habe. Und durch deine Sendung kam jetzt wieder raus, und zwar mit den Geistern, diese Geistersendung. Mhm. Also kurz mit einem Satz gesagt, ich habe früher als Kind den Teufel gesehen. Und dann habe ich mir eingebildet nachher, es war sicher bestimmt nur eine Vision und du hast es nur geträumt oder dir nur vorgestellt, aber wie alt warst du eigentlich? Denn eigentlich habe ich ihn gesehen. Wie alt warst du? Also so, zwischen 3 und 8 Jahren muss das gewesen sein, weil mit 8 habe ich dann meine Schwester bekommen und das war also bevor die da war. Jetzt muss ich dazu sagen, meine Mutter hat mir immer Angst gemacht mit irgendwelchen Drohungen und so und ich habe mich auch sehr viel mit ihr gezofft und dann hat sie gesagt, wenn du immer die Zunge rausstreckst, dann steht der Teufel hinter dir. Haben wir ja schon die psychologische Erklärung. Ja, gut, habe ich. Aber dann war ich ja noch so gewitzig, habe mich dann an die Wand gestellt mit dem Rücken und habe dann weiter die Zunge rausgestreckt. Hatte aber dann immer noch ein total schlechtes Gewissen, dass ich das dann nur weitermache. Vor allen Dingen meine Mutter hat dann immer gesagt, ja, ich habe ihn gesehen, ne? So wie man Christkindchen sieht, so in dem Alter glaubt man ja das auch alles. Wie sah er denn aus eigentlich? Der sah rot aus. Und es war nachts, ich sollte schlafen, ich lag in meinem Bett und habe mich wieder mit meiner Mutter gezofft und dann habe ich vor dem eine Frisierkommode, dreitürig, so mit 3 Spiegeln, habe ich den gesehen. Er stand also mit dem Handstand vor dem Spiegel, mit den Beinen nach oben, rot. Im Handstand sogar? Ja, also ja. Okay, das ist jetzt so eine Kindervision. Du bist eine Frau von 64 Jahren. Hat sich das irgendwie im Leben fortgesetzt? Ja, sicher, weil ich habe ja immer vom Teufel Angst gehabt und weißt du, der liebe Gott, ist genau das Gegenteil. Und dann habe ich natürlich, als meine Mutter mich, die hat mich eingesperrt im Kohlenkeller oft, ne? Weil sie wurde mit mir nicht fertig. Und hat mich geschlagen und den Kohlenkeller eingesperrt und dann habe ich in den dunklen Keller die Hände gefaltet und habe Kirchenlieder gesungen, um mich da selber zu beruhigen. Mhm. Und das habe ich von heute noch, nicht, dass ich jetzt singe, aber wenn ich nachts schlafen gehe, ich habe immer die Hände gefaltet, um mich zu schützen. Hast du denn später oder heute siehst du den Teufel auch immer noch? Nein, das war ein einziges Mal war das. Und das hat mich dann über Jahre verfolgt. Und als jetzt eine Sendung wieder war über Geister, da habe ich solche Angst bekommen vor dem Teufel wieder. Und ich habe gedacht, jetzt geht gleich hier das Licht aus oder sonst passiert irgendwas, ist nichts passiert. Ich will dich ein bisschen beruhigen, Waltraud. Ich sage es jetzt mal ganz küchenpsychologisch. Du warst ein kleines Kind und die Mutter hat dir Angst gemacht. Und da der Teufel auch noch rot war, so wird er ja dargestellt. Womöglich dann noch mit Hörnern oder irgend sowas. Ja, das wusste ich aber damals noch nicht. Naja, vielleicht hast du es doch irgendwo mal aufgefangen, du kannst dich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Glaube ich, dass das wirklich, Kinder können sich ja sehr intensiv etwas vorstellen. Sowas hatte ich früher auch. Ich glaube, dass das in dir passiert ist, in deiner Vorstellung, in deiner Fantasie. Ich würde mir da keine Sorgen und keine Gedanken machen. Vor allen Dingen, guck mal, du bist jetzt so gut durchs Leben gekommen, ohne irgendwelche Geistererscheinungen. Ja, natürlich. Ich bin eigentlich auch ein ganz lustiger Typ so und ich lache auch total gerne, bin lebensbejahend. Aber in so einer Situation, wenn ich Angst habe, habe ich immer die Hände gefaltet. Sofort. Das ist ein Schutz bei mir. Aber ist ja okay. Das ist ja gar nichts gegen einzuwenden. Ist ja auch schlimm, was deine Mutter mit dir gemacht hat, wenn sie dich in den Kohlenkeller einsperrt. Ja. Das ist ja grauenhaft für ein Kind. Wenn jetzt wirklich mal ein Einbrecher käme, dem könnte ich mich noch nicht mal wehren, weil ich ja meine Hände gefaltet habe. Ja, es war. Das ist total bescheuert. Ich habe mir das so angewöhnt und ich denke, das ist ja nicht normal sowas. Glaubst du denn so rein theoretisch, mal so ganz rein theoretisch gefragt, glaubst du denn, dass es den Teufel gibt? Ja, doch, glaube ich schon. Weil ich habe mich ja so viele Jahre verfolgt und begleitet. Ja, ich habe immer Angst gehabt. Ich habe auch von dem geträumt und ich habe immer Angst gehabt davor. Mhm. Aber das ist eben die Sache. Manche Sachen, die verfolgen einen Menschen über Jahrzehnte, die dann aber wirklich nur in den Menschen stattfinden. Und vielleicht kann man die Schuld wirklich der recht martialischen Erziehung geben, die du hast leider über dich ergehen lassen müssen, dass das die Ursache ist. Wenn du liebevoller oder verständnisvoller erzogen worden wärst, wäre es vielleicht nicht so gekommen. Ja, glaube ich. Das ist natürlich eine Vorstellung, die würde mir gefallen. Es ist schön, dass du das so sagst. Ich bin ganz sicher. Ich hatte auch mal eine Zeit lang, da hatte ich selber schon das so in diese Richtung mehr ausgelegt. Ja. Aber dann kommt immer wieder ein Moment und dann denke ich, das kannst du nicht eingebildet haben. Ja, das eingebildet klingt immer so abfällig. Das ist, ja. ist in der eigenen Psyche passiert. Waltraud, ich muss Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Alles Gute. Ich bin sicher, es taucht kein Teufel mehr bei dir auf. Tschüss, ciao. In der Technik, Andreas Fulford. Morgen heißt unser Thema, ich bin ein Egoist. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und macht's gut. Bis morgen. Ciao.